1. Jedes Ereignis und jede Handlung unter dem Himmel hat ein bestimmt Zeit und einen festgesetzten Augenblick. 2. Es gibt ein Zeit für die Geburt und ein Zeit für den Tod, ebenso wie ein Zeit zum Pflanzen und ein Zeit zum Ausreißen des Gepflanzten. 3. Ein Zeit ist zum Toten bestimmt, ein ander zum Heilen, es gibt ein Zeit zum Niederreißen und ein Zeit zum Aufbauen. 4. Es gibt ein Zeit zum Weinen und ein Zeit zum Lachen, ein Zeit zum Klagen und ein Zeit zum Tanzen. 5. Ein Zeit ist zum Steinwerfen, ein ander zum Stein sammeln, es gibt ein Zeit zum Umarmen und ein Zeit, sich vom Umarmen fernzuhalten. 6. Es gibt ein Zeit zum Suchen und ein Zeit zum Verlieren, ein Zeit zum Aufbewahren und ein Zeit zum Wegwerfen. 7. Ein Zeit ist zum Zerreißen, ein ander zum Nahen, es gibt ein Zeit zum Schweigen und ein Zeit zum Reden. 8. Es gibt ein Zeit zum Leiben und ein Zeit zum Hassen, ein Zeit für Krieg und ein Zeit für Frieden. 9. Welchen Nutzen Zeit der Mensch aus all seiner Mühe und Arbeit? 10. ICH habe die Schwer aufgebeobachtet, die Gott den Menschen auferlegt hat, damit sie sich damit abmühen. 11. Gott hat all zu seiner Zeit passenden schon gemacht, zu dem hatte den Menschen die Vorstellung von Uekeit ins Herz gelegt, obwohl sie Gottes gesamtes Werk von Anfang bis Ende nicht vollständig erfassen konnen. 12. ICH erkannte, dass es für die Menschen nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und das Leben zu genießen. 13. Wenn jemand ist, trinkt und trotz all seiner Anstrengungen Guts erlebt, so ist dies ebenfalls ein Gabe Gottes. 14. ICH habe erkannt, das als, was Gott tat, für immer best und hat, man kann weder et was hinzufügen noch et was davon wegnehmen, denn Gott hat es so eingerichtet, damit die Menschen erfurcht vor ihm haben. 15. Was jetzt existiert, hat es bereits gegeben, und was geschehen wird, ist schon früher geschehen, Gott ruft das Vergangene immer wieder ins Gedächtnis zurück. 16. Des Weiteren beobachtet ICH unter der Sun, das in den Orten, wo recht gesprochen werden sollte, ungerechtigkeit herrschte, und in den Staaten der Gerechtigkeit fand sich unrecht. 17. ICH dacht bei mir, Gott wird sowohl den Gerechten als auch den Ungerechten richten, denn hat für jede Handlung und jedes Vorhaben ein bestimmt Zeit festgelegt. 18. ICH sagt mir, dass dies den Menschenkindern widerfahrt, damit Gott sie prüft und sie erkennen, dass sie im Grund nicht besser sind als Tier. 19. Denn das Schicksal der Menschen und das der Tier ist dasselbe, wie das ein stirbt, so stirbt auch das ander, siel haben denselben Lebensatem, und der Mensch hat keinen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Tier, da als Vergänglich ist. 20. Als Kurten denselben Ort zurück, als ist aus Staub entstanden und wird wieder zu Staub werden. 21. Wer kann mit Sicherheit sagen, ob der Geist der Menschen nach oben aufsteigt, waren der Geist der Tiere oder hinabfahrt? 22. Daher erkannte ICH, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als Freuden seinen Taten zu finden, denn dies ist sein Anteil, schließlich kann niemand ihm sagen, was nach seinem Tod geschehen wird.